Zweifeln geh ich raus. Denn was mich enttäuscht hat, das macht mich noch stärker. Mich hält nichts mehr auf. Denn was ich bereut hab, das macht mich noch härter. Lächeln geh ich raus. Denn was mich enttäuscht hat, das macht mich noch stärker. Mich hält nichts mehr auf. Denn was ich bereut hab, das macht mich noch härter. Guck mich an, der Blickfang ist unmöglich. Langwürftig aus der Bahn, ich bin drauf und dran, mich zu verwirklichen. Und dann zeig ich allen Pissern, was ich hinter mir gelassen hab. Ich hab ein reines Gewissen, weil ich alles richtig mach. Scheiß auf Leute, die ne Maske tragen, um sich zu verstecken, sodass nicht alle checken, was sie über dich so denken. Ich will mich nicht mehr verrenken, nur damit du's leichter hast und ich dich mehr beschenken, weil du über mich nur lachst. Ich hab vertraut, wo Vertrauen fehl am Platz war, und hab geglaubt, dass ich auch einen Schatz hab. Ich bin Menschen hinterhergerannt, die's nicht verdient haben, Liebe da verschenkt, die mich doch nie geliebt haben. Ich hab gedacht, dass jeder Topf auch seinen Deckel findet, bis dieser Deckel mir den Kopf verdreht und dann verschwindet. Ich war behindert und naiv zugleich, gutes reicht, jetzt hab ich den Mut und zeig, wie ich ohne euch bleib. Lächeln geh ich raus, denn was mich enttäuscht hat, das macht mich noch stärker. Mich hält nichts mehr auf, denn was ich bereut hab, das macht mich noch härter. Lächeln geh ich raus, denn was mich enttäuscht hat, das macht mich noch stärker. Mich hält nichts mehr auf, denn was ich bereut hab, das macht mich noch härter. Düster war die Zeit, sie geht vorüber, und was bleibt, ist eine bunte Perspektive, die mir neue Farben zeigt. Ich war dazu noch nicht bereit, doch meine Augen sehen jetzt klarer. Ich verstehe was von Drama, doch hab jetzt ein gutes Karma. Es geht mir jetzt besser denn je. Was kann es Schönes geben, auch wenn die Welt untergeht? Ich genieß mein Leben. Ich hab gedacht, dass man sich auf dich verlassen kann, doch hab gemerkt, du bist doch auch so ein Jedermann. Ich scheiß auf Menschen, die von außen noch bescheiden tun, aber viele Leichen im Keller besitzen, die da ruhen. Man kann sich täuschen, wenn ein Lächeln dich verführt. Bist du von Menschen berührt, sind es Schmerzen, die du spürst. Ich geh meinen Weg über deine Feldstücke, dann wirst du sehen, wie ich dir frech auf den Pelz rücke, wie ich die Welt entzücke mit Energie. Ich bin auf dem Weg zur Brücke ins Paradies. Lächeln geh ich raus,